Transparenz für die Ohren. Folge F am 31.05.2016 um 20 Uhr und 2 Minuten. Gibt es Menschen, die freundlicherweise Protokoll schreiben möchten? Dann machen das Protokoll wieder mal alle. So, Moderation mache erstmal ich. Wenn Geoffrey dann kommt, übergebe ich es ihm. Gut, dann sind wir beim Organisatorischen. Hat irgendjemand noch was zum Organisatorischen? Mir will scheinen das nicht und schon sind wir bei den laufenden Projekten. Bundesweite Themenwochen. Ja, das hat, glaube ich, Olaf geschrieben. Erzähl ja. Doch mal. Danke. Wir sind momentan in der Phase, wo die bereits gefertigten Rohtexte nochmal durchgeschaut werden und gestreamlined werden. Wir werden uns kommenden Montag, das ist der 6.6. um 22 Uhr, wieder im Mumble-Raum AG Energiepolitik treffen, dann auch wieder mit den Fachpiraten und diese Texte dann in hoffentlich der letzten Version, vor der Finalversion, durchgehen. Das ist der aktuelle Stand. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Ja, das hört sich jetzt... Oh doch, Thomas, du hast Fragen. Herr Gansko ans Mikrofon, bitte. Herr Gansko, bitte. Ja, ich musste doch jetzt erstmal von unten hochkommen. Keine Hektik, bitte. Habe ich verpasst, dass schon irgendeine Idee für einen Zeitraum der Themenwoche benannt wurde? Ursprünglich ist es ja mal zweites Quartal und das endet ja Ende Juni. Ja, das ist richtig. Nein, du hast nichts verpasst. Wir haben feststellen müssen bei der Bearbeitung auch der Themen, wir haben ja drei Subthemen und ein Oberthema namens digitale Infrastrukturen, dass es recht komplex ist. Die Fachpiraten waren entsprechend auch, brauchten mehr Zeit, um das auszuarbeiten. Wir haben nun gesagt, gut, wir haben jetzt Rohtexte, wir müssen das aber noch ein bisschen auf Kante nähen, damit die Stringenz innerhalb der drei Texte, die ja in einen einzigen Flyer münden, gegeben ist. Das wiederum hat dann doch wieder 2 Wochen gekostet. Wir sind jetzt in der letzten Woche vor den Finaltexten. Damit hat sich das ganze Projekt ein bisschen verschoben. Wir haben das aber auch unter dem Gesichtspunkt gesehen, dass wir gesagt haben, die erste Themenwoche, Open Antrag, war zur Vorbereitung schon mal ganz gut in der Organisation. Die zweite Themenwoche war phänomenal mit BGE. Die dritte Themenwoche muss da natürlich auch anschließen und das Niveau halten, vorlegen und auch ein Fingerzeig für die Piratenpartei sein. Deswegen haben wir die Piraten nochmal gebeten, die uns die Texte geliefert haben, der Gestalt, dass eben die Position der Piratenpartei ganz klar am Ende der Texte auch herauskommt, zu beschreiben, kurz zu beschreiben, sodass klar wird, dass es nicht darum geht, dass wir als Piraten ein Phänomen ausmalen, sondern dass wir als Piraten auch der Öffentlichkeit mit diesen Flyern dann im weiteren Verlauf mitteilen, wohin wir denn denken, dass die sogenannte Reise geht. Das war etwas schwieriger, darum hat sich das hingezogen. Wir werden, ich schätze, nächste Woche Montag, das ist der 6.6., dann festlegen können, wenn wir wissen, okay, das sollen die Texte jetzt sein, wie lange der Prozess noch dauert. Es geht relativ flott mit Stefan Müller, die Texte zu setzen. Er hat sie ja schon im Rohbau. Er weiß auch, wie man das macht. Er ist ein Profi in seinem Genre. Ich denke, nächste Woche können wir dann mehr sagen. Danke. Okay, danke. Weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Ja, Thema Freiheitsserver, da bitte ich sehr um Entschuldigung, das habe ich verpennt. Ich habe es noch in meiner Mailbox, kommt nach. So, dann sind wir beim Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand anwesend? Dann gehen wir mal davon aus, dass die Dinge tun. Wahlkampf Berlin? Ja, die tun anscheinend auch Dinge. Dann sind wir schon bei Niedersachsen. Adam? Hallo ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Aber ja. Ich habe eine heute deswegen. Also nur ganz kurz, wir haben viele Aufstellungsversammlungen und Programmarbeiten gerade, Stände an allen möglichen neuralgischen Plätzen, wo was los ist. Laufen formal vor, müsst ihr Thomas fragen, wer macht das größtenteils. Dann haben wir eine Auftragsveranstaltung, die jetzt mächtig in der Diskussion ist. Da sind wir noch auf keinem grünen Stand, da kommt dann irgendeine Information, sobald wir es haben. So. Und das war jetzt erstmal die ganz kurze Version und mehr kommt dann weiter unten. Danke. Tja, gibt's dazu Fragen? Okay, dann gehen wir mal weiter. Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Das hatte ja eigentlich Klaus Sommerfeld. Ist hier überhaupt irgendjemand, der damit bei ist? Okay, dann schreiben wir jetzt mal Tun Dinge und ich frage dann bei Gelegenheit mal nach. So, damit wären wir bei den Polgef-Berichten. Ich fange mal mit uns an. Christos ist im Moment auf dem Weg nach Berlin und momentan ungeheuer viel unterwegs in Sachen Piraten. Ich selber bin momentan vor allem mit der Orga der Marina Kassel beschäftigt. Die Einladungen gehen diese Woche raus. Es hängt tatsächlich im Moment nur noch an einer kleinen Grafik, die ich hoffentlich bald kriege. Und dann kommt jetzt auch noch mal eine Sache, das wird im Verlauf der kommenden 2 Wochen sein. Da werde ich dann mal diverse Themenbeauftragte anschreiben, von denen wir schon lange nichts mehr gehört haben, und mal nachfragen, wie denn so der Wasserstand ist und was wir denn so haben. Denn ich finde, dass wir relativ selten was von ihnen hören und das ist eigentlich sehr schade. So, das ist aber auch noch ein To-Do, was aus der BUFO-Klausur kommt. Gut, damit wären wir bei Baden-Württemberg. Ist da jemand da? Mir will scheinen, das nicht. Gut, dann gehört das Mikro jetzt Olaf. Danke, ich mach's kurz. Wir hatten ein Highlight am 26.05. unsere Demonstration Freiheit statt Angst in München. Rund 300 Teilnehmer waren dort, verschiedene Redner. Alle haben zu unserem Kernthema, zu unseren Kernthemen Datenschutz, Privatsphäre, Sammelwut von Privatleuten und Geheimdiensten und so weiter gesprochen. Es war eine kombinierte Veranstaltung, das heißt, Piraten waren nicht nur die alleinigen Herren sozusagen dieser Demonstration, sondern wir haben das mit verschiedenen Kooperationspartnern, darunter Bündnis 90 Die Grünen, Digital Courage, FDP und anderen gemacht. Wir werden offensichtlich das nächstes Jahr, so die Veranstalter, auch wieder durchführen. Ihr könnt euch also den nächsten Termin wieder merken. Und die Rede von unserer Nicole Britz, unserer Landesvorsitzenden, die könnt ihr auch online sehen. Der Link ist in Zeile 92. Medienecho hatten wir auch. Ich habe jetzt nur mal exemplarisch einen Link hier reingesetzt in Zeile 93. Wenn ihr Fotos sehen wollt, auf unserer Bundeswebsite sind welche. Ansonsten sind wir weiter mit den digitalen Strukturen, also der Themenwoche befasst und unserer Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde. Wer dazu Fragen hat, der kann sich auch direkt an Dietmar Hölscher wenden, dem die Organisation obliegt. Termin habe ich oben schon genannt. Weitere Termine, ja, wir bereiten uns logischerweise auf die Marina Kassel und auf den Bundesparteitag vor. Und werden, wenn ihr kommen wollt, dann ist das für euch natürlich ein Signaltermin, am 4. bis 6. November unseren Landesparteitag haben in Bayern mit der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl. Gut, das war's. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Ja, erstmal vielen Dank. Sag mal, zum Donaukurier habt ihr einen richtig guten Draht, ne? Könnte man so sagen, aus alten Zeiten, aber da gab es eine Delle, wollen wir das mal so formulieren, wie viele Piraten es ja auch jetzt noch leidlich erfahren müssen. Die Medien blocken oder publizieren gar nicht erst, zum Beispiel Pressemitteilungen, reden nicht, kommen nicht zu den Veranstaltungen. Aber offensichtlich ist das Eis da jetzt, ich will nicht sagen gebrochen, aber vielleicht doch ein bisschen angeschmolzen. Ja, ne? Weil ich sah dann ja auch dieses Interview mit dem Vorsitzenden von den Ingolstädtern. zum Thema Bitcoins und so. Das hat mich sehr gefreut. Okay, Thomas Ganzgrub möchte noch was. Ja, es freut mich, dass du diesen Termin 4. bis 6.11. mit der Aufstellung für die Bundestagswahl genannt hast. Verrätst du mir und dem Publikum bitte ganz kurz, warum ihr das jetzt schon in diesem Jahr gleich Anfang November macht? Die Aufstellungsversammlung? Genau, denn mein Landesvorstand, dem ich auch angehöre, ist der Meinung, das kann man ruhig bis März oder sowas rausschieben. Kann man so machen. Ich habe in meiner politischen Laufbahn bei den Piraten inzwischen festgestellt, je später man das macht, desto schlechter sind die Karten. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wir haben in Rosenheim das letzte Mal unsere Aufstellungsversammlung spitz auf Knopf gemacht. Wir mussten danach Unterschriften sammeln, haben das nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Die Liste wurde nicht zugelassen aufgrund von mangelnden Unterschriften. Sowas ist eine Lehre. Verschiedene Landesvorstandsmitglieder haben diese Lehre, haben daraus ihre Schlüsse gezogen und wir werden, sobald es möglich ist, und wir haben das nun mal so festgelegt für Bayern, diese Aufstellungsversammlung durchführen. Wir haben eine Lime-Survey gehabt, da haben sich 100 Piraten bereit erklärt zu kandidieren. Das hat uns wiederum auch den Swing gegeben, zu sagen, gut, also wir hatten zunächst einmal ein etwas anderes Empfinden, aber tatsächlich ist wohl doch die Motivation so stark, dass wir einen dreitägigen Landesparteitag mit anschließender Aufstellungsversammlung machen, das nicht zu lange aufschieben, sondern relativ zügig nach dem Bundesparteitag, nach dem möglicherweise Hype bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Dann wird sicherlich auch die Presse dabei sein und das wiederum gibt uns auch den Schwung, über das Weihnachtsgeschäft hinaus ins neue Jahr zu starten mit einem guten Dreikönigstreffen, mit einem guten Start auch ins neue Jahr und ins Wahljahr. Wenn man noch bedenkt, und das ist der letzte Satz hierzu, CDU, CSU und SPD haben bereits vor einem halben Jahr, das ist durch die Presse gesickert, ihre Strategien besprochen, wie sie diesen nächsten Bundestagswahlkampf leiten wollen. In den letzten Wochen wurde schon mitgeteilt, okay, das Rententhema wird eines der Top-Themen sein, dann können wir es uns eigentlich nicht leisten, haben wir zumindest für Bayern entschieden, dass wir das bis März, also sozusagen bis zu dem Termin, wo Sigmar Gabriel und die NRW-SPD sich einigen wollen, wer denn nun Kanzlerkandidat von denen wird, dass wir es bis dahin aufschieben. Danke. Danke ebenfalls. Sehr schöne Darstellung. Ja, ich sage auch danke. Gibt es noch weitere Fragen? Mir bescheinen das nicht. Ja, dann fragen wir jetzt mal ab. Berlin, ist da jemand da? Die tun wohl Dinge. Brandenburg? Tun wohl auch Dinge. Weiß da irgendjemand was? Also ich mache mir langsam Sorgen. Naja, was heißt wissen? Ich habe nur noch nicht auf deren Mailingliste geguckt, aber da war doch irgendwas von wegen Gültigkeit der Wahl des Landesvorstands. Ja, das sicherlich. Aber der Thomas ist ja schon relativ lange nicht mehr da gewesen und der war sonst immer so zuverlässig da. Deswegen habe ich gefragt. Thomas, du stehst am Saalmikro. Wolltest du das mit der mit dem LSG Hessen erzählen? Nein, ich meinte Thomas Gaul. Nee, das brauche ich nicht zu erzählen, das ist bekannt. Ich weiß, dass aber Thomas Lang auf der Mailingliste kundgetan hat, dass er sich momentan nicht als aktiver Vorstand sieht aufgrund des Urteiles und dementsprechend erstmal nicht weiterarbeitet als Vorstand, noch nicht als Vorstand auftritt. Das ist ja eine legitime, wie du weißt. Ja, das ist es sicherlich. Nur wie gesagt, das Urteil ist ja jetzt eigentlich vor relativ kurzer Zeit gekommen. Von daher, nun denn, aber dann weiß ich da Bescheid und da ist jetzt nichts Besorgniserregendes. Okay, dann wären wir bei Bremen. Ja, ich gehe davon aus, dass Bremen noch irgendwo im Kommunalparlament sitzt, tut also auch Dinge, liefert eventuell später nach, werden wir sehen. Dann sind wir bei Hamburg. Traurigerweise auch mal wieder keiner da. So, jetzt sind wir bei Michael Kittlaus und Hessen. Ich habe heute auf meinem Festnetz eine SMS bekommen von irgendjemandem, der mich gebeten hat, ihn zu entschuldigen. Vom Wortlaut her kommt das hin. Ich gehe mal davon aus, dass es Michael war. Und er ist ja auch nicht da. Von daher lassen wir es erstmal dabei. Wir sagen jetzt schlicht entschuldigt und gehen weiter zu MacPom, die offensichtlich auch Dinge tun. Und dann sind wir schon wieder bei Adam. Erzähl. Ja, und nochmal hallo, ihr Lieben. Also erstmal eingangs vielleicht der kleine Kommentar, dass ich mit Thomas auch der Meinung war, eher, dass wir vielleicht im Herbst anfangen sollten für die Bundestagswahlen, also Anstalten zu treffen, die ersten Versammlungen und ähnliches, und sind aber bis jetzt damit noch nicht durchgedrungen. Aus Gründen ist da einiges gegen und wir werden sehen, was passiert. Aber das ist, glaube ich, dann das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay, wir haben halt die Aufstellungen zur Kommunalwahl in der Endphase hier überall, also 225 Kandidaten bis jetzt für 31 Parlamente. Also das heißt, wir haben 18 von 46 Landkreise belegt oder kreisfreie Städte. Das heißt also, größtenteils sind wir auf jeden Fall flächendeckend wählbar. Ist auch noch nicht das Ende vom Lied. Wir haben ja noch so ein bisschen Zeit, aber es ist doch schon recht eng jetzt irgendwo. Steht ja hier, falls jemand jemanden und so weiter kennt in den Gebieten, die unter diesem Link aufgeführt sind, könnt ihr euch gerne mal angucken, dann wäre ein entsprechender Hinweis an die Betreffenden sehr nett von euch. Wir haben bis jetzt alles gemacht, was in unserer Macht stand, um möglichst alles aufzubauen, was möglich war, und naja, wir werden sehen. Dann Vorbereitung zur Gründung eines Kreisverbandes Kloppenburg aus Anlass der Kommunalwahl, um auch dort für Parlamente unterhalb des Kreistages aufstellen zu können. Das kommt jetzt von Thomas, ich lese es jetzt nur vor. Mehrere Kandidaten treten zudem als Einzelbewerber oder in Zusammenarbeit mit Wählergemeinschaften an. Das ist auch hier so ein Ding bei uns. Dann hatten wir das Klimafest am Sonntag, außer freier Sonntag in Hannover, da war ganz gut was los. Es hat uns erst die Radieschen verhagelt. Unsere armen Piraten haben morgens aufgebaut im strömenden Regen, Thomas unter anderem. Es wurden dann aber am Ende doch rund 90.000 Besucher, wobei die Zahl, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber lass es uns mal 90.000 Besucher haben. Davon haben wir natürlich 500.000 gehabt am Stand. Wir hatten zwei Stände, so einen mit so einem Trampolin, da haben wir Kinder bespaßt ohne Ende, das war eigentlich ganz gut. Dann hatten wir einen zweiten politischen Stand, der auch sehr gut besucht war und auch sehr positiv. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie positiv die Leute auf die Piraten eingehen. Ich denke, die nehmen uns jetzt als kleinere Übel wahr, also bezogen auf Chaos. Lieber Chaos als AfD oder so ähnlich. Hauptthemen natürlich fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr und die lokale Fahrradpolitik, liegt in der Natur der Sache beim autofreien Sonntag, aber auch alles andere. So, dann haben wir den Wahlkampf halt voll in Planung und überall Stände auf den Wochenmärkten angemeldet jetzt. Die AfD steht auch überall auf den Wochenmärkten, ist wirklich erstaunlich, immer 4 bis 5 Leute hoch. Und bemerkenswert, viele Omas und Opas, die da einkaufen gehen, bleiben da stehen und lassen sich dann berieseln und schauen erstaunlich interessiert. Hat mich erschreckt, ehrlich gesagt. Wir wollen die da nicht alleine stehen lassen. Dementsprechend werden wir jetzt immer ärgern und werden es daneben stellen, wenn es geht. So. Dann haben wir wieder ein Bündnistreffen am 13. Juni geplant. Und zwar das Bündnis, das damals hier zusammen aus Gewerkschaften, Parteien und so weiter die TTIP, Anti-TTIP-Demo organisiert. Warum die eigentlich geprügelt worden ist. Und der ganze Pulk, die üblichen Verdächtigen, die da vorher auch schon bei war, bei TTIP, diesmal eben massiv gegen CETA, werden sich jetzt am 13. Juni treffen und dann werden dann irgendwie wohl sehr schnell, sehr nachhaltige Aktionen geplant. Und da sind wir als Piraten wieder mit drin natürlich und hat natürlich den tollen Effekt der Vernetzung wieder. Also wir arbeiten wieder zusammen mit Greenpeace, mit BUND und so weiter. Und es ist wirklich inzwischen so, dass die uns halt abgesehen von unserer Parteiarbeit sehr als NGO wahrnehmen auch. Also sehr eigen auch die Stimmung und auf jeden Fall sind wir da sehr drin und die sehen uns da ganz normal als beteiligte Gruppe und wir kriegen auch alle Informationen und werden also sehr gern gesehen. So schaut's aus. Das war's für heute erstmal. Ich danke euch und wenn ihr Fragen habt, dann bitte jetzt. Tja, gibt's Fragen? Mir will scheinen, das nicht. Gut, dann machen wir erstmal mit Nordrhein-Westfalen weiter, falls vorhanden. Tun Dinge. Und dann sind wir schon bei Jürgen. Erzähl. Ja, schönen guten Abend erstmal. Wir haben am Wochenende ein Arbeitstreffen zur zukünftigen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit. Hört sich jetzt ein bisschen einfach an. Es wird dabei natürlich auch die Landtagswahl analysiert. Wieder mal, wir haben das des Öfteren. Wir haben auch schon ein paar Sachen dazu relativ gut zusammengefasst. Was wir wollen, ist einfach die Wahrnehmung wieder noch mehr erhöhen, noch mehr kanalisieren, die Wahrnehmung versuchen, noch mehr wieder auf einzelne Sachen zu. Ja, wie soll ich das sagen? Etwas anders wie in Bayern. Wir haben da bis jetzt im Vorstand, das muss nicht so bleiben, das kann sich auch ändern, erstmal eine andere Vorgehensweise gefunden. Das ist erstmal die, dass wir ja noch gar nicht ganz genau wissen, ob wir Unterschriften sammeln müssen, dass wir auch noch gar nicht genau wissen, was für ein Thema jetzt überhaupt vom Bund zur Bundestagswahl nach vorne gebracht wird. Und wir einfach sagen, wir machen erstmal die Öffentlichkeitsarbeit und gucken dann, ob Kandidaten zur Bundestagswahl auch zu dieser Strategie passen. Wir haben das bei der Landtagswahl gemerkt, dass es keinen Sinn hat, Kandidaten zu haben, die dann aber mehr oder minder alleine vor sich hinarbeiten und auch nicht die nötige Unterstützung finden und auch nicht von sich aus einfach auf diese Themen eingehen können, weil die Themen erst später gesetzt wurden, als die Kandidaten gewählt wurden. Aber das muss man einfach mal sehen, wie man das macht. Das war auch ein Erfahrungswert. Dann haben wir noch am 5.6. Datenschutzbelehrung für den LAVO wieder in Wiedershausen. Da wird auch noch wieder eine Real-Life-LAVO-Sitzung sich wahrscheinlich anschließen. Leider muss ich sagen, haben wir einen kommunalen Mandatsträger an die Linken verloren. Es ging aber, ich will jetzt nicht das Wort harmonisch nennen, es ging aber einfach ohne Nachtreten ab und er ist dem Piraten nicht böse, er sieht einfach nur zurzeit bei den Piraten kein Vorwärtskommen und ist dann gewechselt und hat das Mandat auch mitgenommen. Gut, soviel erstmal aus Rheinland-Pfalz. Ja, gibt es Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann gebe ich jetzt weiter zu Jörg ins Saarland. Der war doch eben noch da. Huch. Okay, aber da bist du ja. Erzähl. Nee, ich bin nicht Jörg, aber ich vermute, er ist kurz rausgeflogen. Also ich habe eben noch mit ihm geschrieben. Ich glaube, der ist gleich. Ja, ich bin wieder da. Ja, dann Jörg, das Mikro gehört dir. Ja, hallo erstmal. Also ja, wir haben nicht viel zu berichten diese Woche. Wir gehen jetzt langsam über in die Planung für den Wahlkampf 2017. Haben jetzt einen Termin anberaumt für die nächste Woche, glaube ich, ist es Ende nächster Woche. Und werden dann versuchen, mal mit ein paar Kreativen ein paar Gedanken über den Wahlkampf zu machen und dann auch eine entsprechende Strategie zu entwickeln und schauen mal, wie wir das dann nächstes Jahr in den Griff bekommen. Also wir sind jetzt so Richtung Wahlkampf ausgerichtet. Das war es dann auch schon für diese Woche für uns, von uns. Dankeschön. Habt ihr denn Fragen an Jörg? Das ist anscheinend nicht der Fall. Dann sind wir bei Sachsen. Ist der Marc da? Den habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Weiß da jemand was? Nun gut, wir schreiben Tun Dinge und gehen rüber zu Sachsen-Anhalt. Tun auch Dinge. Dann wären wir bei Schleswig-Holstein. Da fehlen so ein paar Klammern, wenn die jemand nachtragen könnte. Ist denn die Kathi da? Nö. Ach nein, es fehlen keine Klammern, Verzeihung. Dann sind wir jetzt bei Thüringen, da steht was drin. Jan, erzähl. Ja, guten Abend. Demnächst gibt es halt ein Landesverbandsgrillen, das machen wir in Erfurt. Termin steht noch nicht fest. Und was wir jetzt im Moment arbeiten ist, so eine Mitgliedermail machen wir jetzt gerade mal, wo die kommunalen Mandatsträger mal von ihrer Arbeit berichten, weil wir sind halt vor 2 Jahren waren Kommunalwahlen in Thüringen. Also Zielaktion ist halt einfach, dass wir die Piraten mal erreichen, die halt nicht 24 Stunden bei Twitter oder im Netz aktiv sind, sondern die halt einfach nur, dass die halt mal wissen, was halt läuft. Also vielleicht mal als Anregung für andere LVs, vielleicht wieder mal, also es ist bis jetzt so gut angekommen von denen, wo ich es erzählt habe. Und ja, das kommen wir demnächst raus. Ja, das ist eine tolle Idee. Die Bayern machen sowas Ähnliches. Die haben ihre Mandatsträger in den Vorstandssitzungen ab und zu mal zum Berichten. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache, ne, Olaf? Oh ja. Okay, hat denn jemand Fragen an Jan? Dann bedanke ich mich ganz herzlich und gehe weiter zu den Themenbeauftragten. Bei Bruno steht drin, dass er die Piraten gerade auf einer Veranstaltung in Berlin vertritt, nämlich dem Hoffest. Das nächste Mal wieder. Damit sind wir dann schon bei Gernot und den Sozialpiraten. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, wir haben leider erstmal ein kleines Problem bei den Sozialpiraten. Michael Passlack, dem Beauftragter für Sozialpolitik vom Landesverband Hessen, fällt aus gesundheitlichen Gründen in den nächsten Monaten aus. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, weil wir beide haben doch immer sehr gut zusammengearbeitet und uns auch immer gut die Bälle zugespielt. Wir hatten dazu eine Mumble-Sitzung gehabt am letzten Mittwoch, glaube ich, war es. Und das war das einzige Thema. Wir werden es momentan weiter so führen wie gehabt, dass wir die Mumble-Sitzungen Sozialpolitik, also Sozialpiraten und AK Soziales weiterhin gemeinsam führen. Es ist allerdings für die Piraten aus Hessen ein bisschen unbefriedigend, weil dadurch so ein bisschen die spezifischen Themen aus ihrem Landesverband so ein bisschen runterfallen. Also wie gesagt, das ist schon ein kleines Problem, dass Michael ausfällt, aber da müssen wir jetzt erstmal die nächsten Monate irgendwie weiter wursteln. Dann hatten wir am Sonntag ein Treffen. Es ging um die Jobcenter-Listen. Wir haben da eine Arbeitsgruppe und wir hatten unsere reguläre Mumble-Sitzung. Und ich möchte mich nochmal nachträglich bei Astrid bedanken, die also spontan an dieser Teilnahme, an dieser Sitzung teilgenommen hat. Ja, ihr habt es ja schon aus der letzten Folgesitzung herausgehört, dass eben der Bundesvorstand nicht bereit ist, die Verantwortung für diese Jobcenter-Listen zu übernehmen. Deswegen ist momentan auch diese Webseite wieder inaktiv. Was ich allerdings noch erwähnen möchte, und da sollten wir uns mal in aller Ruhe mal uns drüber unterhalten, ist, bei der Sitzung ist natürlich deutlich geworden, dass es tatsächlich eine Diskrepanz gibt zwischen den Erwartungen der Basis an die Piratenpartei auf der einen Seite und die politischen Spielräume der Partei auf der anderen Seite. Wir wissen ja alle, wir sind Piraten, weil wir politisch etwas verändern wollen. Und da sind natürlich die Spielräume einer Partei auch an gewisse Spielregeln und Regeln und Gesetze gebunden. Allerdings führt halt diese Diskrepanz zu Frust, Unmut, Resignation und schließlich auch zu Parteiaustritten wie an diesem Abend. Da ist dann halt jemand, hat dann seinen Parteiaustritt angekündigt, was ja auch bedauerlich ist. Muss man so hinnehmen. Aber ich denke, wir sollten uns da mal wirklich in einer stillen Stunde uns mal zusammensetzen. Die Leute, die in den Landesverbänden, in den Vorständen sind und der Bundesvorstand, die Themenbeauftragten und so weiter, wie wir das in Zukunft, wie wir da am besten zusammenarbeiten, dass dieser Frust eben überhaupt nicht entstehen kann und sollte. Ja, das war halt kurz ein Bericht zu dieser Mumble-Sitzung. Dann haben wir einen schönen Beitrag von der AGBGE zu diesem Schweizer Volksabstimmung. Hat Jürgen einen Beitrag geschrieben, hat das auch ein bisschen mal analysiert. Und den habe ich hier noch verlinkt. Dann kommen wir noch zu den Terminen. Wir haben die nächste Mumble-Sitzung am 1., also morgen. AGBGE und dann die nächste Sozialpiraten, AK Soziales, die Mumble-Sitzung am 12.06. um 20 Uhr. Und nachher werde ich nochmal kurz noch etwas anderes berichten. Dazu komme ich aber dann später unter Input von den Themenbeauftragten. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Ja, danke dir für den Bericht. Der Thomas hat eine Frage. Ja, ich bedauere zweierlei Dinge. Erstens, dass ich nicht bei der letzten Mumble-Sitzung dabei war. Zweitens, dass ich auch nicht letzte Woche beim Volgef dabei war. Aber magst du in drei Worten nochmal sagen, was diese Diskrepanz, die du so schön umschrieben hast, tatsächlich beinhaltet? Weil, ja. Mir ist nicht klar, warum man oder welche Gründe man überhaupt haben kann gegen die Veröffentlichung von öffentlichen Informationen. Nee, okay. Das wäre dann wahrscheinlich besser, wenn ich das erkläre, weil es ja auch unsere Entscheidung war. Ist das okay, Gernot? Ja, sicher. Ich glaube, da ist auch ein kleines Missverständnis, was ich mit Diskrepanz meinte. Aber mach du erst mal weiter. Ja, also es ist folgendermaßen, Thomas. Die Piratenpartei hat die Jobcenter-Listen ja schon mal veröffentlicht gehabt. Die waren wohl vom datenschutzrechtlichen Standpunkt aus nicht in Ordnung. Daraufhin gab es einen Bußgeldbescheid. Dieser Bußgeldbescheid enthielt für die Veröffentlichung oder beziehungsweise für die weitere Veröffentlichung Auflagen bezüglich der Daten, wie sie zu veröffentlichen seien. Er enthielt dann auch noch einen Satz, den wir dann eben als Bundesvorstand auf der Klausur sehr diskutiert haben. Und zwar war das: von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen Herrn Stefan Körner persönlich haben wir abgesehen. Ich habe mich diesbezüglich jetzt nochmal vergewissert. Es ist also in der Tat so, dass die Aufsichtsbehörde sich mehr oder weniger aussuchen kann, wen sie bei Verstößen da in Anspruch nimmt. Das kann also die Partei sein, das kann aber auch der Vorstand persönlich sein, in persona der Vorsitzende oder eben die zuständige Person, je nachdem und all danach. So, und daraufhin haben wir das in der Bundesvorstandsklausur Anfang Mai sehr ausführlich durchdiskutiert und haben dann gesagt, nee, das ist uns zu heiß. Wir sind alle miteinander ehrenamtlich unterwegs. Wir können es nicht selber kontrollieren. So wie Gernot das jetzt eben auch erzählt hat mit dem Michael Passlack, es kann immer mal passieren, dass einer ausfällt oder dass was übersehen wird. Wir sind bei dem letzten Bußgeldbescheid mit einem blauen Auge davon gekommen. Der nächste wird deutlich höher ausfallen und das ist ein Risiko, das wir persönlich nicht eingehen möchten. Das habe ich dann eben auch vergangenen Montag erklärt, bei den Sozialpiraten, woraufhin die meisten eigentlich auch Verständnis geäußert haben für diese Situation. Ein Teilnehmer hat dann gemeint, wir wären doch sehr rückgratlos, wenn wir das jetzt nicht abbanken würden. Daraufhin bin ich dann ein bisschen sauer geworden und auch laut. Das tut mir immer noch leid, aber mei, sowas passiert. Und im Zuge der Diskussion dieser Angelegenheit hat Gernot sehr zu Recht gemeint, wir müssen eigentlich mal innerparteilich diskutieren, wie wir es fertig bekommen, Leute, die wirklich ihr Kreuz hinhalten für solche Geschichten, sprich Vorstände im Allgemeinen, dass wir die davor schützen, wenn solche Sachen sind, dass diese Bußgeldverfahren bzw. Bußgeldbescheide sie dann persönlich treffen. Das ist vollkommen richtig und das ist dann irgendwo auch so ein Stück Diskrepanz, denke ich mir mal. Auf der einen Seite stehen halt Basismitglieder, die Vorstellung haben, wenn da irgendwas ist, dann steht die Partei dafür gerade. Dann auch irgendwo nicht verstehen können, dass es tatsächlich passieren kann, dass der Vorstand persönlich in Anspruch genommen wird. Und das ist natürlich eine recht frustrierende Geschichte. Abgesehen davon ist eine Sache natürlich noch so, dass die Sozialpiraten relativ lange an der Überarbeitung der Jobcenter-Listen gearbeitet haben. Und wir dann eben auch relativ spät gesagt haben, nee Leute, tut uns leid, da können wir echt nicht für banken. Das tut mir persönlich sehr leid, weil das hätte so nicht sein müssen, aber das ist jetzt einfach so passiert. Gernot, habe ich das einigermaßen ordentlich zusammengefasst? Ja, danke, aber ich möchte doch kurz noch etwas ergänzen. Das ist aber genau das, liebe Astrid, was natürlich der Staatsapparat macht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das zum ersten Mal passiert. Wir wissen ja alle, woher diese Listen ursprünglich stammen, nämlich von Harald Thomé, der sich ja damals eingesetzt hat als Privatperson, diese Listen zu veröffentlichen. Und er hat ja direkt einen von Latz bekommen, nämlich so nach dem Motto, wenn du das weitermachst, dann siehst du dich demnächst im Gefängnis. Und das war ja am Anfang der Grund überhaupt, dass wir Piraten, also die Piratenpartei gesagt hat, Moment, warum sollte das eine einzelne Person schultern, diese Last? Nee, das sollte eine Partei machen. Und wir haben ja jetzt wieder diese gleiche Situation. Und da müssen wir uns wirklich mal zusammensetzen und das müssen wir auch mal wirklich auch von Fachleuten uns da intensiv beraten lassen. Wir sollten als Piraten, wir sind ja keine Gänseblümchenpartei und wir sind auch keine Friedenfreude-Eierkuchenpartei, sondern wir wollen wirklich die Politik verändern und das so weit wie möglich es uns diese rechtlichen Grundlage auch zustehen. Und deswegen ist mein Appell hier nochmal in der Runde, da müssen wir uns zusammensetzen. Wir müssen gucken, dass wir alle möglichen rechtlichen Bedingungen und Freiräume wirklich ausnutzen. Denn das ist genau das Spiel, was hier getrieben wird, nämlich die Leute in Angst zu versetzen. Das war ja genau dieser Punkt, dass nämlich eine Person hier haftbar gemacht wurde. Beziehungsweise werden kann, ist ja in diesem Fall noch nicht passiert. Aber das kann durchaus passieren, weil, wie gesagt, die gesetzliche Lage so ist, dass die Aufsichtsbehörde den Vorstand durchaus persönlich in Anspruch nehmen kann. Gut, okay, deine Fragen sind beantwortet, Thomas. Ich muss tief durchatmen, aber ich glaube, heute kriegen wir da keine andere Regelung hin. Okay, dann sind wir bei der Wortmeldung von Olaf. Ja, wenn Jürgen jetzt direkt zu diesem Thema was sagen möchte, dann lasse ich ihm den Vortritt. Ich habe nämlich was anderes. Okay, Jürgen? Ja, kann eigentlich das, was Gernot sagt, erstmal unterstützen. Wir können uns eigentlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wobei ich den BUFO voll verstehe. Das geht also jetzt nicht gegen den BUFO oder gegen dieses Argument, wir machen das nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wenn wir wirklich zu dieser Aussage kommen, es geht nicht anders, weil wir ehrenamtlich sind, weil wir uns das nicht leisten können, dann müssen wir so eine Sache auf jeden Fall, ich sage einfach mal öffentlich medial, müssen wir das dann nach außen vertreten. Wir müssen diese Sache vielleicht ein bisschen ausschöpfen, dass man einfach sagt, da wird sogar eine Partei mundtot gemacht oder es wird sogar eine Partei unter Androhung von Strafen einzelner Personen so weit getrieben, dass sie nicht mehr in der Lage ist, diese Listen zu führen. Wir sollten das auf jeden Fall öffentlich machen und ich denke, das kann man auch medial sehr gut unterbringen. Ja, das ist was, was ich allerdings tatsächlich erstmal so in der Diskussion von der Basis her sehe. Denn es ist mir schon wichtig, dass das von unten nach oben kommt, weil wir ja nun auch ziemlich in Seilen hängen jetzt arbeitsmäßig. Ne? Entschuldigung, darf ich kurz eine Wortmeldung machen? Schon in den Chat geschrieben. Habe ich die übersehen? Ach, du hast sie im Mumble-Chat geschrieben? Ich bin nicht im... Ich habe keinen Zugang zu dem Pad. Verdammt, und ich sehe den Mumble-Chat nicht. Sprich. Sorry, nee, ich wollte euch auch nicht unterbrechen, nur ist dann halt irgendwie... Also zu Gernots Sache oder beziehungsweise auch zu der Geschichte mit den Veröffentlichungen der Telefonlisten zunächst. Was war denn da genau der Kritikpunkt? Also hätten die es zum Beispiel toleriert? Also ich glaube, die Leute haben jetzt nicht so viel Interesse daran, die Namen der Mitarbeiter in den jeweiligen Behörden zu kennen, sondern sie wollen wissen, wer der Ansprechpartner ist und wie sie den Ansprechpartner erreichen. Also wäre es dann datenschutzrechtlich unproblematisch von der Aufsichtsbehörde ausgehend gesehen, wenn man einfach die Nummern veröffentlicht und sagt, die sind für die Buchstaben A bis Z oder was weiß ich was zuständig. A bis Z ist Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Dann einfach nur in Anführungsstrichen neutrale Daten veröffentlicht, die keinen Personenbezug aufweisen und die man dann vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so pflegen muss oder beziehungsweise wo man nicht auf Änderungen der Sachbearbeiter achten muss, weil die gar nicht angegeben werden. Und die zweite Frage direkt an Gernot. Ihr habt ja heute dann, wie du eben schon gesagt hast, berichtet über die Volksabstimmung zum BGE in der Schweiz. Wird es da eine Auswertung von euch geben, die dann auch wieder als Pressemeldung rausgegeben wird? 5.6. glaube ich, ne? Ja, also wir verfolgen das, also jetzt erstmal zu der letzten Frage. Ja, wir verfolgen das sehr intensiv und da bleiben wir am Ball. Das wird es auch geben. Wir werden das auch auswerten. Wir sind auch im ziemlich guten Kontakt mit den Schweizern. Also das läuft ganz gut. Dann nochmal zu deiner Frage mit den Jobcenter. Listen. Es ist halt so, es gibt also zwei grundsätzliche Vorgehensweisen. Erstens, wir können natürlich die Jobcenter-Listen veröffentlichen, die eh schon im Netz stehen. Also es gibt ja Jobcenter, die ja ihre Mitarbeiter die Telefonlisten freigeben. Da gibt es halt entsprechende Webseiten, da kann man das also praktisch verlinken. Das war der größte Teil, den wir auch online gesetzt haben, aus NRW, Niedersachsen und Hessen. Wir hatten nur ein einziges Beispiel, das war nämlich Wiesbaden. Da hatten wir tatsächlich angefragt auf Veröffentlichung und die Wiesbadener haben uns dann freundlicherweise ihre Telefonlisten intern zur Verfügung gestellt und die haben wir dann auch veröffentlicht und zwar so, dass sie eben nicht googelbar sind. Aber so, wie wir sie bekommen haben, also googelbar ist zum Beispiel nicht eine JPEG-Datei, also eine Bilddatei. Die Anforderungen sind schon entsprechend hoch, denn wir müssen eigentlich alle 6 Monate nachprüfen, ob die Daten, die wir online stellen, ob die noch aktuell sind. Das heißt, wir müssen dann auch alle 6 Monate die entsprechenden Jobcenter anschreiben und fragen, ob sich da was verändert hat. Dazu sind wir dann verpflichtet. Auch das haben wir alles schon intern geregelt. Ich wollte aber noch mal etwas kurz andeuten, weil mir das wichtig ist, auch jetzt hier in der Diskussion. Viele von euch fragen natürlich, was bringt das uns eigentlich, Jobcenter-Telefonlisten publik zu machen. Das wird uns natürlich nicht viele Wählerstimmen bringen, das ist ganz sicher. Aber es ging ja hier eigentlich um das Prinzip, nämlich auf der einen Seite sich gegen dieses Verfahren, dass Menschen benachteiligt sind, aufzulehnen, nach unserem Prinzip, dass jeder die Information bekommen soll, die ihm auch zusteht. Das war die eine Seite. Die zweite Seite war allerdings auch, dass wir das Ganze als eine Kampagne angesehen hatten, nämlich so, dass wir immer regelmäßig berichten, so jetzt haben die Jobcenter uns die Listen zur Verfügung gestellt und so weiter. Also das waren die zwei Themen, die wir uns hauptsächlich vorgenommen haben, nämlich einmal zu sagen, wir Piraten stehen zu unserem Wort auf der einen Seite und dass wir dann auch daraus eine Kampagne machen, so nach dem Motto, wir Piraten leisten politische Arbeit. Gut, das wollte ich nur noch mal klarstellen, damit ihr auch versteht, warum wir uns da so enorm reingekniet haben in diese Liste. Ja, vielen Dank, Gernot. Damit möchte ich dieses Thema jetzt aber bitte abschließen, denn wir haben es 9:10 und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Du hast dann ja nachher auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Dann rufe ich jetzt einmal kurz auf. Gesundheit, Umwelt, Energiepolitik, Asylpolitik, Datenschutz, NSA-Skandal. Ist von denen jemand anwesend? Das habe ich mir schon gedacht. Dann tun die Dinge. Dann wären wir jetzt bei Queer und wir haben einen lieben Gast, nämlich den Roman, der uns was erzählen kann. Komm doch mal nach oben, Roman. Ja, da bin ich auch schon. Also, bei den Queeraten haben wir einiges vor uns, einiges haben wir auch schon erledigt. Ich fange am besten mal mit dem allerdringlichsten Thema an, nämlich wir suchen seit über einem Jahr jemanden, der uns einen neuen Queerflyer designt. Text besteht bereits schon, aber wie gesagt, das Design fehlt noch dafür. So, dann haben wir das nächste. Und zwar werden wahrscheinlich einige von euch auch den Twitter-Account von uns verfolgen. Es gibt einige CSDs, die jetzt schon stattgefunden haben oder jetzt auch wieder stattfinden. Ich habe den Link mal zu den CSDs einfach ins Pad geworfen. Dann kann jeder da mal gucken, wo bei ihm was in der Gegend ist und ob er da nicht vielleicht mitmachen möchte. Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen was über den Idahoat. Wem das nicht sagt, das ist der International Day Against Homo and Transphobia, sprich der internationale Tag gegen Homo und Transphobie. Das T ist übrigens dieses Jahr neu hinzugekommen. Da muss ich leider ein wenig Richtung unsere, Öffentlichkeitsarbeitskanäle nicht direkt schießen, aber zumindest ein klein wenig Kritik üben. Da kam nämlich leider nichts über die Social-Media-Kanäle, über die Presse kam was. Wir hatten ja was vorbereitet. Das wäre doch schön, wenn das in Zukunft ja besser laufen würde. Ansonsten, der Eiderhut war sehr, sehr erfolgreich. Also zumindest jetzt hier, wo wir mitgemacht haben, jetzt vor Ort. Ich habe ja hier auch ein bisschen mitorganisiert und habe wieder etwas festgestellt, was ja sehr, sehr häufig in letzter Zeit mir aufgefallen ist. Und zwar, dass Queer-Menschen verdammt dankbar sind um unsere Arbeit. Ne, wenn man in den Medien verfolgt, ja hier die SPD, die sagt hier, ja, aber 100% Gleichstellung nur mit uns. Und dann fragt man nach, Moment mal, wer ist denn an der Regierung? Wir hätten die Ehe für alle schon längst umsetzen können. Ach, das ist ja die SPD. Ne, und bei den Grünen sieht es nicht viel besser aus. Also da ist es teilweise halt auch so, dass die Leute ein bisschen enttäuscht sind. Und gut, von CDU und anderen Parteien muss man, glaube ich, erst gar nicht reden. Und auf jeden Fall, ich habe halt wirklich gemerkt, dass die sehr, sehr dankbar sind. Wir wurden auch zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Ja, dann habe ich noch eine kleine Hausaufgabe für euch mitgebracht. Denn wir sind hier in der Region mit unserem Kreisverband tatsächlich so weit, dass wir Mails schon von der Stadt Mannheim bekommen. Das ist hier die Nachbarstadt. Und zwar veranstalten die quasi so einen Rahmen, wie auch immer, Vielfalt im Quadrat. Mannheim ist die Quadratestadt, daher kommt dieses mit dem Quadrat. Und sie haben darum gebeten, Veranstaltungen zu melden, zu machen, abzuhalten, wie auch immer. Können wir sehr, sehr gerne anbieten. Das Problem ist, wir brauchen A, Leute und B, Ideen. Das Ganze ist jetzt noch nicht so dringend. Wir sollten allerdings bis spätestens zum 15.07. uns gemeldet haben und stattfinden sollen die Aktionen im Zeitraum vom 24.09. bis 16.10. dieses Jahr. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Anregungen, sonst was, gerne was machen wollt, her damit. Wir sind da offen dafür und wie gesagt, also unser Kreisverband, der kann da mit Sicherheit auch was stemmen. Ja, ansonsten habe ich auch verschiedene Vernetzungsveranstaltungen besucht, unter anderem halt auch eins zum Thema, was die Queer Community bei der aktuellen politischen Lage, ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist, zu erwarten haben und was wir tun können. Na, und wer jetzt glaubt, das war so eine kleine Pipifax-Veranstaltung, da waren unter anderem ein Ansgar Dittmar, das ist der Vorsitzende der Schwusos. Dann war einer vom CSD-Verein Köln da, der Markus Pingel, das ist der Vorsitzende der LSU in Rheinland-Pfalz. Also es war schon recht hochkarätig und mit denen haben wir da uns halt auch weiter vernetzt und mit denen auch gesprochen. Leider habe ich noch keine Rückmeldung, liebe Astrid, von den anderen, von dem anderen Thema, mit dem ich dir von dem ich dir mal berichtet hatte. Deswegen werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern erst, wenn es wirklich spruchreif ist. Dann habe ich noch ein Treffen versucht und zwar hat hier eine Rechtsanwältin mit dem psychologischen lesbischen und Plus. Also das ist so eine Institution eben, wo sich halt Leute hinwenden können und so weiter. Und die haben auf jeden Fall auch noch eine Veranstaltung gemacht, wo sie einerseits halt aufgeklärt haben, ja, wie läuft so ein Asylverfahren ab und da habe ich dann auch einiges mitnehmen können an Infos, wie das bei schwul, lesbisch, transgender läuft. Das Problem ist nämlich, in Deutschland ist Homosexualität, Transsexualität und so weiter nicht als Asylgrund anerkannt. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, wie man auch solche Menschen vor der Abschiebung bewahren kann, nicht zuletzt mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Also auch hier viel, viel Infos und wie gesagt, die wichtigsten Dinge sind einfach, schaut, ob ihr irgendwie bei euch in der Umgebung irgendwie Termine habt von Vereinen aus der Community, wie auch immer. Die Leute sind sehr, sehr dankbar. Schaut, ob ihr nicht vielleicht bei einem CSD mitmachen könnt und guckt einfach vielleicht auch mit dem Termin in Mannheim, Vielfalt im Quadrat, ob ihr da was beisteuern könnt oder wollt. Dankeschön. Bitteschön, hat denn da jemand Fragen an den Roman? Ja und nein. Ja, dann erzähl. Ja, es gibt ja ein eigentlich doch sehr prägnantes Design für die Querflyer. Was ist der Grund dafür, dass das nicht wieder genommen wird? Oder will man sich tatsächlich in irgendeiner Form dem Corporate Design für Flyer, wie in anderen Parteien beschlossen, annähern? Sucht da jetzt jemand, der es umsetzt oder wie das entsteht? Da muss ich leider antworten mit Ja und Nein. Es ist halt leider so, dass der Flyer jetzt vom Design her doch schon ein wenig veraltet ist und nicht mehr so ganz in die Piratenschiene passt. Zudem hatten wir auch eine Idee, wie wir was anders machen können, ne, dass man quasi einen Flyer so als in Anführungszeichen Lesezeichenformat zum Beispiel mal macht oder so Sachen halt. Aber leider hat sich da halt noch keiner gefunden, der es macht. Und wir wollen halt auch wieder ein bisschen wieder hin zum Corporate Design, aber halt schon noch mit Regenbogen und so weiter, weil das ist halt einfach Erkennungszeichen. Und wie gesagt, das hatten wir schon länger vor, aber uns hat halt leider bisher immer das Design gefehlt. Also seit über einem Jahr jetzt inzwischen. Gut, danke. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich jetzt einmal nochmal schnell ab. Bildung, Forschung, Wissenschaft, der Michael ist entschuldigt. Freie Netze, Außensicherheitspolitik, Drogen- und Suchtpolitik, den bestenfalls habe ich schon gesehen. Schieß los, bestenfalls, die anderen sind wahrscheinlich eh nicht da. Ich wollte mir gerade mal zu essen machen. Hi. Ja, bin auch ganz aufgedreht vom Wochenende. Da hat die Mary Jane in Berlin stattgefunden. Einer Hanfmesse war das, nach roundabout 13 Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder. Ja, und ich kann nur sagen, wir hatten ein tolles Team, ein tolles Kernteam. Die Finanzierung war safe. Ja, wir hatten Unterstützung vom LV Berlin. Es waren viele da, von Landesvorstandsvorsitzenden bis hin zu Europaabgeordneten, die ganz lieb Handflüsse mit abgepackt hat, die kandiert waren. Wir haben 20 Kilo rausgehauen, 15 Gramm Packung. Da könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, was da los war. Es war für mich persönlich auch ein Vernetzungstreffen wieder, um nicht zu sagen Klassentreffen, habe viele Leute wieder getroffen, wo sich auch sicherlich weitere Möglichkeiten für uns als Piratenpartei und mit unserer Drogenpolitik ergeben werden. Ich sag mal, vom Budget her gesehen, war die Qualität des Standes sicherlich, ich sag's jetzt mal ganz frech, beeindruckend. Die Grünen waren auch da, als einzige politische Partei. Die hatten einen Meter und wurden eigentlich nicht wirklich wahrgenommen. Ansonsten entsteht gerade noch ein Blog zu der Geschichte oder vielleicht sogar eine Pressemitteilung, weiß nicht. Hab eben da so ein paar Infos reingeschmissen. Das war wirklich klasse und es war schön in Berlin und ich glaube, wir haben da auch wirklich für die Piraten selber, also für uns Wahlkampf gemacht, weil ich glaube, Berlin ist wichtig, der Wahlkampf bzw. die Wahl 2017. Ja, also wie gesagt, hat einen Riesenspaß gemacht, war ein riesiger Erfolg, Messe war unglaublich gut besucht, erstaunlich schön, als Abschluss vielleicht, es waren auch viele ältere Menschen da, die sich für das Thema interessiert haben. Also da hat so ein gewisser Change stattgefunden. Super geil, hat Spaß gemacht. Bin immer noch ein bisschen heiser, hab wenig geschlafen. Ja, dann erstmal vielen Dank für deinen Bericht. Schön, dass es gut geworden ist. Hat denn jemand Fragen an den Andreas? Keine Frage, aber nur mal ein Danke für die Hilfe bei allem, wo ich ihn in letzter Zeit angefragt habe. Ach was, gerne. Okay, dann sind wir jetzt auch schon beim Input der Themenbeauftragten. Gernot, drück auf die Tube, wir sind schon eine Minute drüber. Ja, aber ganz kurz. Eins möchte ich doch noch kurz erwähnen. Ihr wisst ja, Piraten werden nicht mehr sehr häufig im Fernsehen erwähnt, aber da gab es doch jetzt einen eine Sendung, und zwar kennt ihr alle Berlin direkt, 19.15 Uhr sonntags nach der Heute-Sendung. Da ging es um das BGE und da wurde doch die Piratenpartei als eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens genannt. Ihr könnt euch den Artikel, also diesen Beitrag anschauen auf YouTube. Fand ich also doch sehr erwähnenswert, das sollten wir wissen. Dann noch mal ganz kurz noch die Veranstaltung am Sonntag ist in Vorbereitung. Die BRM ist raus. Wir machen ja eine gemeinsame Veranstaltung mit ATTAC, der Initiative Grundeinkommen in Bonn und einigen Piraten. Und eben wurde ja noch mal gefragt, ja, wie seht ihr, wie ist das mit der Schweiz? Ich habe es ja erwähnt, wir haben sehr guten Kontakt zu den Schweizer Initiative und wir haben sogar von Ihnen einen Karton oder der ist noch unterwegs mit den Originalflyern, die in der Schweiz verteilt wurden zu dieser Sache, die wir dann also auch an diesem Tag auslegen können. Und ja, es ist auch eine gute Sache. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil nämlich zur gleichen Zeit auf dem gleichen Platz ein paar Stunden vorher eine Riesenveranstaltung der Evangelischen Kirche stattfindet. Aber wir haben es doch durchboxen können, dass wir da auch dann genau nach Ende dieser Veranstaltung uns da positionieren können. Und ich denke, da wird noch sehr viel Publikumsverkehr sein. Also das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Dankeschön. Ja, ich danke dir. So, und zum allerletzten guten Schluss haben wir den Alex aus Bremerhaven noch, der ein bisschen verspätet war. Ich nehme an, du warst wieder in kommunalen Dingen unterwegs, aber den Bericht möchte ich euch nicht unterschlagen. Dankeschön, und so ist es. Ich berichte mal so, wie ich es auch ins Pad geschrieben habe. Wir hatten am 30.05., also gestern, konstituierende Landesvorstandssitzung gehabt, haben in erster Linie über die Aufgabenverteilung im Vorstand gesprochen. Ich bin als VGF jetzt beauftragt, darf also hier weiter werkeln und sabbeln. Wir haben beschlossen, die Teilnahme am Redmine. Ein weiterer Beschluss, den wir getroffen haben, war, dass wir benachbarte niedersächsische Kreisverbände finanziell unterstützen im Rahmen des Wahlkampfes in Niedersachsen. Das heißt, wir konzentrieren uns in erster Linie auf umliegende Gemeinden, unter anderem Pferden, Delmhorst etc. Dafür wurde ein Budget bereitgestellt. Wer daraus etwas braucht, möge sich bitte an den Landesvorstand Bremen wenden. Dort wird auch das Prozedere erklärt. Dann wurde nochmal gesprochen über diesen LPT-Beschluss, dass sich die Kreisverbände auflösen und dann virtuelle Kreisverbände gründen. Kreisverband Bremen-Stadt wird sich wohl auflösen und einen virtuellen Kreisverband gründen wollen. Bremerhaven bleibt als normaler Kreisverband bestehen. Wir werden aber aus formellen Gründen die Kreismitgliederversammlung wiederholen müssen mit den Vorstandswahlen. Das wird aber kein Problem sein. Das wird Ende Juni geschehen und dann werden wir als normaler Kreisverband weitermachen. Ansonsten haben wir gesprochen, dass wir Bremer Piraten an der Profilschärfung arbeiten wollen. Das heißt, für uns Bremer Piraten. Das soll vor allem im Bereich BGE geschehen, aber auch im Bereich der Rekommunalisierung von Instituten der Daseinsvorsorge, sprich Strom, Wasser etc. Wobei allerdings nicht angedacht ist, die einfach wieder zu verstaatlichen, sondern das wohl eher als genossenschaftliches Projekt angedacht ist. Was da konkret kommt, da wird unser großartiger Landesvorsitzender Bodo bestimmt zu gegebener Zeit noch was zu sagen. Ich werde dann berichten. In Bremerhaven bleiben die Themen Transparenz und Bürgerbeteiligung beherrschendes Thema. Wir arbeiten als Piraten gerade an der Transparenz. Das Tagesthema ist immer noch der Sozialbetrug. Wir hatten gestern eine Sondersitzung zu dem Thema. Man hat sie in den Ausschuss gesetzt, in dem wir Piraten nicht vertreten sind. Und da steht die Opposition geschlossen hinter uns Piraten und haben dafür gesorgt, dass ich in diesem Sonderausschuss ein Teilnahme- und Rederecht bekomme, was dann auch so umgesetzt wurde. Es läuft wohl darauf hinaus, wie auch dem Bericht aus Radio Bremen zu entnehmen ist, dass wir einen Untersuchungsausschuss in Bremen haben wollen, in dem wir dann ganz transparent mit Informationen füttern wollen, wo sie in Bremerhaven die politischen Trüffel ausgraben müssen, damit sie nicht die Nadel im Heuhaufen suchen. Das wird weiter ein Thema bleiben. Wir Piraten werden damit auch ganz gut wahrgenommen, auch in der Außendarstellung. Ich werde oft darauf angesprochen und wir werden bei dem Thema dranbleiben. Das sind so die Gängen-Themen hierzu. Zu den Kreisverbänden möchte ich nochmal sagen, ich hatte gestern auf der Landesvorstandssitzung nochmal den Kollegen gesagt, warum wir den Kreisverband Bremerhaven eben nicht auflösen wollen. Es hat verschiedene Gründe. Weil es einen virtuellen Kreisverband formal im Parteiengesetz eben gar nicht gibt. Es ist auch kein ordentlicher Kreisverband, der eben zu Wahlen antreten darf. Man kann zwar vor den Wahlen wieder einen ordentlichen Kreisverband gründen, aber das ist mit so viel Arbeit verbunden und hat auch so viele Haken. Ein anderer Grund ist unter anderem auch der, dass wir eben unsere Autonomie behalten wollen. Weil laut dem LPT-Beschluss ist es so, dass die virtuellen Kreisverbände halt drei Beauftragte einsetzen, die vom Landesvorstand bestätigt werden. Meine Frage eben, was passiert, wenn die Landesvorstände nicht bestätigt werden? Dann haben wir dort ein Problem. Das wäre eines der Dinge gewesen. Ein anderer ist, dass Kreisverbände, reguläre Kreisverbände, rechtlich ganz andere Möglichkeiten haben, um auch sich selber zu schützen gegen Angriffe durch wen auch immer. Diese Möglichkeit hat ein virtueller Kreisverband nicht. Und es ist nirgends in Stein gemeißelt, wie unser Landesvorstand zum Beispiel in 2, 3, 4 Jahren aussieht, zu Wahlkampfzeiten. Das alles sind Unsicherheiten, die uns in Bremerhaven dazu bewogen haben, ein regulärer Kreisverband zu bleiben. Wir haben auch einen neuen Kreisvorstand zusammenbekommen. Der wird, denke ich, auch auf der nächsten Kreismitgliederversammlung so wieder bestätigt werden. So viel erstmal dazu. Ich habe hoffentlich nicht zu schnell gesprochen und habe alles Wichtige kurz zusammengefasst. Ja, über kurz könnten wir uns nochmal unterhalten. Am Ende der Sitzung wirkt es ja klar, sowieso immer wesentlich länger. So, hat denn dann jemand Fragen an den Alex? Ich habe keine Frage. Also ich stelle jetzt mal zurück, aber ich habe noch kurz was zu sagen gleich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich wollte erstmal die Fragen abfrühstücken. Wenn es keine gibt, dann bist du jetzt dran, Danebot. Ich war Mittwoch in Kiel. Da hatten wir ein Treffen der Fraktionsgeschäftsführer, Landtag Nordrhein-Westfalen und Landtag Schleswig-Holstein. Und dann bin ich nach Dänemark gefahren. Da war ein größeres sogenanntes Volkstreffen, eine größere Veranstaltung mit dem Thema Natur. Und da waren zwei Vertreter von Parteien da, dänischen Parteien im Folketing, Enhedslisten und Alternativet. Alternativet ist eine ganz neue Partei, die ist sehr piratenaffin. Die sind sehr für Bürgerrechte, für Netzpolitik und für bedingungsloses Grundeinkommen. Und ja, mit den beiden habe ich gesprochen und wir haben abgesprochen, dass wir ein bisschen im Kontakt bleiben wollen. Ich hatte auch gleich eine konkrete Frage, da geht es um Atomtransporte. Uranhexafluorid aus Gronau wird nicht mehr von der Steen allein nach Schweden verschifft. Wir wissen nicht, wie das jetzt nach Schweden kommt. Es kann sein, dass es über Dänemark geht und die wollen halt gucken über Anfragen, dass sie das rauskriegen, ob es jetzt über Dänemark geht oder nicht. Also auch gleich ein konkretes Thema gehabt. Und ich bin also mit denen im Kontakt. Ja, ein Mitglied der dänischen Piratenpartei, die ziemlich klein und unbedeutend ist, ist vor der letzten Folketingswahl bei Alternativet eingetreten, wurde auch aufgestellt als Kandidat, dem fehlten nur 50 Stimmen für die Wahl ins Folketing. Also da gibt es schon Verbindungen. Das war's. Ja, vielen Dank für den Bericht. Hat dann noch jemand Fragen an Danebot? Auch das scheint nicht der Fall. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt 9 Minuten drüber sind, fällt der Top 5 aktuelle politische Lage flach. Die Informationen, die unten drin stehen zum Thema Koordinatorenkonferenz und Kontaktmöglichkeiten, bitte ich zu beachten. Und schließe damit die Sitzung um 21 Uhr und 10 Minuten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen für eure Anwesenheit und eure Beiträge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.